Zurzeit schleppen die US-Truppen in Südkorea in die entmilitarisierte Zone an der militärischen Demarkationslinie verschiedene Schwerwaffen in großen Mengen ein und treiben die Lage in dieser Zone an den Rand des Zusammenstoßes und Krieges. Im Zusammenhang damit gab ein Sprecher der Panmunjom-Vertretung der koreanischen Volksarmee am 14. Juli Antwort auf die Frage des Journalisten des Zeitungsverlages Joseon in Myungun. Der Sprecher sagte wie folgt. Laut Meldungen der südkoreanischen Medien vom 10. Juli hatte das Kommando der UNO-Truppen im Juli 2014 mit dem Gesamthauptstab Südkoreas eine heimliche Verhandlung geführt und dabei die Vorschrift des Kommandos der UNO-Truppen 551-4 über die Einführung der Waffen revidiert und damit nicht nur die Privatwaffen, sondern auch die Schwerwaffen in die entmilitarisierte Zone an der militärischen Demarkationslinie eingeführt werden können. Und am 5. September jenes Jahres wurde die abgeänderte Vorschrift in Kraft gesetzt. Laut Angaben wurden schon verschiedene Schwerwaffen, darunter 12,7 mm Großkaliber Leichtmaschinengewehr, 40 mm Maschinenhaubitze, 57 mm rückstoßfreies Geschütz und 81 mm Granatwerfer nach der neuen Vorschrift über Waffeneinführung in die entmilitarisierte Zone an der militärischen Demarkationslinie massenweise eingeführt. Durch den offenen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen ist die entmilitarisierte Zone in eine schwer bewaffnete Zone verwandelt und in eine ständig unvoraussehbare Lage des militärischen Zusammenstoßes geraten. Das ist von A bis Z ein Produkt der unaufhörlichen Kriegsmachenschaften der USA, die den Zweiten Koreakrieg entfesseln wollen. Die US-Truppen in Südkorea, die sich für das Kommando der UNO-Truppen ausgeben, verbreiten ein absurdes Gerücht, als ob ihre unverschämte Handlung eine Maßnahme gegen die Truppenverstärkung Nordkoreas sei und führen damit die Öffentlichkeit irre. Die USA, die sich für die Invasion gegen die TVIAK einsetzen, zerstörten das Waffenstillstandsabkommen systematisch und verstießen absichtlich dagegen. Sie lösten sogar die Aufsichtsorganisation für Waffenstillstand auf und schleppten zahllose Schwerwaffen und Massenvernichtungswaffen einschließlich der Atomwaffen in alle Gebiete Südkoreas massenweise ein. Auch die entmilitarisierte Zone an der militärischen Demarkationslinie machte keine Ausnahme. Die Schwerwaffen, die in diese Zone eingeführt wurden, sind Hauptmittel für die tollkühne Provokation mit Gewehrschüssen und Geschützfeuer geworden, die die Lage höchst verschlechterten. In der entmilitarisierten Zone an der militärischen Demarkationslinie, der Linie der Teilung der koreanischen Halbinsel, die heute als die gefährlichste Zone in der Welt gilt, herrscht die größte militärische Spannung. Das ist darauf zurückzuführen, dass die US-Truppen in Südkorea gegen das Waffenstillstandsabkommen grob verstoßen und durch die Einführung zahlreicher Schwerwaffen in die entmilitarisierten Zone an der militärischen Demarkationslinie die äußerst gefährliche Phase der Konfrontation und des Krieges verursachen. Zurzeit beobachtet unsere Armee scharf die ungewöhnlichen militärischen Handlungen der Feinde, die in der Gegend an der militärischen Demarkationslinie zur beliebigen Zeit begangen werden. Wenn die USA und die südkoreanischen Soldaten einen jämmerlichen Tod entgehen wollen, müssen sie ihre Schwerwaffen aus der entmilitarisierten Zone an der militärischen Demarkationslinie abziehen und militärische Provokationen sofort einstellen.